Wir haben am Anfang dieser Ausgabe des Corso Musikmagazins über die wenigen deutschen Bands gesprochen, die es geschafft haben, auch international erfolgreich zu sein. Klar, Kraftwerk gehören dazu, Rammstein, Scooter oder die Scorpions und ganz sicher auch Can. Die Red Hot Chili Peppers nennen Can als großen Einfluss, genauso wie Blur, David Bowie oder Brian Eno. Und wer in der Weihnachtskasse noch so ein bisschen Geld übrig hat, der kann gerade ordentlich in Can Vinyl investieren. Gerade ist eine Box mit 15 LPs erschienen, sowas wie die ultimative Edition mit allen Alben plus Bonusmaterial. Und neben diesen gesammelten Can-Werken sind jetzt auch zwei Wiederveröffentlichungen von alten Solo-Projekten des ehemaligen Can-Bassisten erschienen, von Holger Tschukay. Und wir freuen uns, dass Holger Tschukay heute zu Gast im Corso Musikmagazin ist. Schönen guten Tag, Herr Tschukay. Hallo. Wie fühlt sich das an für Sie, dass jetzt gerade sowas wie die große, na, das große Wiederveröffentlichungsspektakel stattfindet mit dieser Canbox und einigen lange vergriffenen Solo- und Projektalben? Was ist das für ein Gefühl? Also diese Can-Geschichte, das ist ja in der Tat ein bisschen aufwendig und es ist auch in Ordnung, dass das alles so rauskommt. Aber dann komme ich jetzt nur auch noch alleine, der seinen ganzen Backkatalog gestoppt hat mit einer Schallplattenfirma. Ich habe gemerkt, das geht aber nicht mehr so weiter. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, überhaupt keinen Backkatalog mehr zuzulassen. Wir brauchen nur immer wieder neue Originale. Und das hat sich bisher als unglaublich gut herausgestellt. Warum? Die Schallplattenfirmen haben immer gesagt, der Holger Tschukay verkauft sich nicht. Holger Tschukay hat aber gesagt, die Schallplattenfirmen sind so blöd, dass sie nicht wissen, wie man verkauft. Und es ist, naja, bei Musikern, generell bei Künstlern ja ganz oft so, dass man jetzt gar nicht so wahnsinnig gerne zurückguckt auf das, was man vielleicht vor 30 Jahren mal gemacht hat, sondern eben natürlich lieber auf aktuellere Projekte. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Spaß an dieser Form der Retrospektive, die da auch so ein bisschen passiert gerade? Ja, das kann manchmal interessant sein, ja, wenn man lange nichts gehört hat. Das heißt, da ist jetzt noch mehr geplant an Veröffentlichungen aus Ihrem wahrscheinlich sehr großen Archiv an Aufnahmen? Ja, enorm. Was wir jetzt produzieren, ist wirklich nur Originale. Es gibt sowas wie einen Backkatalog, sowas wie eine Wiederauflage von etwas, was bereits existiert, gibt es nicht. Es gibt eine gewisse Zeit, wo diese Schallplatte erhältlich ist. Und dann wird das abgesetzt und erscheint nie mehr so wieder. Ein Mosaiksteinchen dieser Wiederveröffentlichung ist eine Maxi-Single, die Sie 1980 zusammen mit Conny Plank gemacht haben, unter dem Namen Les Vampirettes. Erzählen Sie uns was über diese doch sehr außergewöhnliche Maxi. Über diese Horrorgeschichte. Ne? Das ist, was ich dem Conny ja sagte. Conny Plank und ich waren gut befreundet. Und ich sagte ihm, Conny, warum machen wir nicht so eine Serie wie Horror mit Komfort? Und sofort kam er auf die Idee, Texte schon vorzubereiten und so weiter. Also ich erinnere mich damals, dass ich das auch mal gesendet hatte, ich glaube, es war im BFPS. Und eine Frau rief sofort an und sagte, um Himmels Willen, bitte, bitte schalten Sie doch diese Musik ab. Ich habe solche Angst. Und dann habe ich mir gesagt, das ist die Reaktion, die mir gefällt. Ich war auf der größten Schallplattenbörse der Welt in Utrecht vor 3 Wochen und die erste Pressung von Monster Movies, dem Can-Debütalbum, die liegt so im Preisbereich guter Kleinwagen mittlerweile. Ja. Müssen Sie darüber schmunzeln? Ich muss darüber schmunzeln, aber ich habe auch noch eine. Ich kaufe mir einen kleinen Wagen. Wir hören hier gleich noch ein Stück, das heißt Witches Multiplication Table. Und ich meine, da singen Sie auch, was Sie nicht so oft gemacht haben, oder täusche ich mich da? Was ich nicht so oft gemacht habe, aber wie gesagt, kommen die richtigen Leute, dann mache ich das sofort. Mit Conny war das gar kein Problem. Und jetzt kommt noch was dazu. Witches Multiplication Table klingt englisch. Es ist aber in Wirklichkeit Johann Wolfgang von Goethe. Da hat nämlich ein Hexen einmal eins auf die Beine gestellt. Aus eins macht zwei, aus zwei macht drei oder zwei macht vier oder irgend sowas. Wir haben das bloß ins Englische, also die englische Fassung davon genommen und es passte einfach in unser Konzept. Holger Tschukay, ganz herzlichen Dank und wir hören uns jetzt mal an, was an diesem Witches Multiplication Table, also an dem Hexenmultiplikationstisch, denn so gerechnet wird.